Good morning, people. Guten Morgen, Leute. Our special life. Unser besonderes Life. Our prophetic life. Unser prophetisches Life. We will start with a little music first. Wir werden zuerst mit Musik starten. Music that I love. Eine Musik, die ich liebe. A music that I've known since I'm a child. Musik, die ich seit meiner Kindheit kenne. And I really, really like it. Und ich mag sie wirklich sehr. It's a music that's known in many languages. Dieses Lied ist in vielen Sprachen bekannt. Es gibt das Lied in Portugiesisch, German, in Deutsch, in English, in Englisch. So probably most of people know it. Wahrscheinlich kennen es fast alle von euch. And this one is from Carrie Underwood. Diese Aufnahme ist von Carrie Underwood. She's a very famous singer. Sie ist auch sehr bekannt. Because he lived, that's why we can face tomorrow. Weil er lebt, können wir uns dem Morgen stellen. You know, if you would only understand that without Jesus life doesn't make sense, with Jesus life makes sense. Weißt du, wenn du einfach nur verstehen würdest, dass ohne Jesus das Leben sinnlos ist, mit Jesus macht das Leben Sinn. We'll do a prophetic life, no teaching. Also wir machen heute ein prophetisches Life, kein Lehren. Just see what the Holy Spirit's going to do. Wir schauen einfach, was der Heilige Geist tun wird. So Holy Spirit, we thank you today. Heiliger Geist, wir danken dir heute. That things don't depend on Gracie nor on me. Dass nichts von Gracie oder mir abhängt. They depend on you. Es hängt von dir ab. The only thing that depends on us is simple trust and surrender. Das Einzige, das von uns abhängt, ist einfach zu vertrauen und uns hinzugeben. The only thing. Das ist das Einzige. So we trust you today. Wir vertrauen dir heute. We trust that you will speak through us. Wir vertrauen, dass du durch uns sprechen wirst. We trust that the Bible is true. Wir vertrauen, dass die Bibel wahr ist. That the Spirit is still manifesting itself through ordinary people. Und dass der Geist Gottes sich immer noch durch ganz normale Menschen offenbart. That you will speak today through us. Dass du heute durch uns sprechen wirst. That you will heal today through us. Dass du durch uns heute heilen wirst. You will deliver people from depression today through us. Dass du heute Menschen von Depressionen befreien wirst durch uns. We trust you. Wir vertrauen dir. And we surrender. Und wir geben uns hin. Do whatever you want to do, Holy Spirit. Heiliger Geist, tu, was auch immer du tun willst. Use our bodies, our mouths to release your life. Gebrauche uns, unsere Münder, um dein Leben freizusetzen. We surrender. Wir geben uns hin. We surrender totally. Wir geben uns komplett hin. And we promise you. Und wir versprechen dir, that anything you do, Holy Spirit, dass wir bei allem, was du tust, Heiliger Geist, we will give the glory to our beloved Jesus. Wir die Ehre unserem geliebten Jesus geben werden. And only to him. Und nur ihm. Thank you. Danke. It's good to be here. Es ist gut, hier zu sein. Okay, the first word that I have today, okay, das erste Wort, das ich heute habe, is not a prophetic word, but a word of healing. Ist kein prophetisches Wort, sondern ein Wort der Heilung. It was beautiful last week from the feedbacks we got. Es ist schön, dass wir letzte Woche Rückmeldungen erhielten. The miracles that happened. Über Wunder, die geschehen sind. Yeah. God come to a place where this will be the normal lifestyle. Wir müssen an den Punkt kommen, dass das für uns ein normaler Lebensstil wird. So I see that Jesus healing somebody's elbow. Also ich sehe, dass Jesus den Ellbogen von jemandem heilt. There's somebody who had an injury in the elbow. Es ist jemand, der eine Verletzung am Ellbogen hat. An injury, like an accident. Eine Verletzung. And in that accident you actually hurt, you injured your elbow. Du hast dir den Ellbogen bei einem Unfall verletzt. But the problem is this. Das Problem ist dies. Even though the what looks like the exterior injury got healed, auch wenn die äußere Verletzung als geheilt aussieht, through that accident there has caused an inflammation. Hat der Unfall eine Entzündung innen drin ausgelöst. And the inflammation, it never healed. Und die Entzündung heilte nie. It's become chronic. Und wurde chronisch. And the Holy Spirit is going to heal you right now. Und der Heilige Geist heilt dich genau jetzt. So here's what I want you to do. Hier ist, was ich möchte, dass du tust. Leg einfach deine Hand auf den Ellbogen, der wehtut. And just do nothing. Und tu sonst nichts. Just relax. Entspanne dich nur. And then when I release the word of healing, wenn ich das Wort der Heilung freisetze, then I want you to go and mess with it. Dann möchte ich, dass du an die Stelle greifst. So go and touch it and push it and see to try to find the pain which you won't be able to find. Dass du sie berührst und darauf drückst und die schmerzende Stelle versuchst zu finden. Move the elbow how you could move it before. Bewege dann den Ellbogen, wie du ihn zuvor nicht bewegen konntest. Heiliger Geist, ich danke dir wirklich sehr für dieses Wunder. Elbow, Ellbogen, be healed. Sei geheilt. Go ahead, now test it. Jetzt probier es aus. If you're on YouTube, wenn du auf YouTube bist, or on Instagram, if you would like to, oder auf Instagram, wenn du magst, you can write a message that says heal. Kannst du als Nachricht einfach schreiben, geheilt. But only if it's really completely and totally gone. Aber nur, wenn es wirklich völlig und komplett weg ist. You can write healed. Dann schreibe geheilt. Gracie's turn. Jetzt ist Gracie dran. Also der Heilige Geist durch Gracie. Ich habe ein Wort für ein Ehepaar. Ihr seid an einen Punkt gekommen, wo ihr es nicht mehr miteinander aushalten könntet. Deshalb habt ihr geplant, euch scheiden zu lassen. Ihr lebt doch gemeinsam im gleichen Haus, aber ihr hasst einander. In eurem Leben macht nichts mehr Sinn außer einer Trennung. Nothing makes sense anymore in your life, only separation. Sowohl der Mann als auch die Frau haben sich bereits umgesehen nach anderen Leuten, um jeweils einen anderen Partner zu finden, der besser zu euch passt. The man, as well as the woman, you've already been looking to other people to try to find another partner, and you think that they'll be the right thing for you. Aber ich höre den Heiligen Geist sagen, dass das ein noch größeres Chaos in eurem Leben verursachen wird. But I hear the Holy Spirit saying that this one is going to make an even bigger mess in your mind. Es wird keine Beziehung geben, die das ändern wird, denn das Problem liegt in euch beiden. There is no relationship that's going to make a difference for you because the problem is inside of you guys. Ihr könnt einander nicht mehr ausstehen, weil die Liebe und der Respekt voreinander verschwunden sind. Ihr könnt sie nicht mehr finden. You've come to a place in your life where the love and the respect for another, it's gone. You can't even find it anymore. Selbst in eurer Familie, auch bei euren Kindern, seht ihr nichts Gutes mehr. Es ist alles nur noch ein großes Chaos. It's like even in your family with your children, you don't see anything good anymore. Everything is just a great mess. Aber ich höre, dass der Heilige Geist sagt, dass ihr zurückgehen und zusammen mit dem Heiligen Geist an eurer gemeinsamen Beziehung arbeiten sollt. But I hear that the Holy Spirit is saying that you should go back and work on this relationship together with the Holy Spirit. Denn ihr beide könnt diese Ehe mit der Hilfe des Heiligen Geistes wiederherstellen. Because you guys and the Holy Spirit can restore that marriage. Ich habe gesehen, wie der Heilige Geist in euch arbeitet und ihr einander wieder respektieren könnt. Se amando novamente, se respeitando novamente. I see how as you permit the Holy Spirit to work in you, you're going to respect one another again. Yes. Der Partner, den Gott euch gegeben hat, ist ein Geschenk Gottes, an dem ihr sogar gezweifelt habt. And the company that God has given you, that's a gift from God, that you even have doubted that. Ein Geschenk, das Gott euch gegeben hat und das durch euch beide lebendig wird und ihr sollt gemeinsam weitergehen. A gift that God has given you and it's going to happen through both of you and you have to continue together. Ich sehe, wie ihr beide die Eigenschaft der Liebe aus 1. Korinther 13 meditieren müsst. Ihr sollt das gemeinsam machen. Both of you together need to meditate on the attributes of love in 1 Corinthians 13. You need to do it together. Momentan haltet ihr es für unmöglich, zusammen zu sitzen, einander anzusehen und etwas gemeinsam zu machen. At the moment it seems impossible that you can sit together, facing each other and do something together. Doch ich sehe den Heiligen Geist in euren Herzen und er wird in diese gemeinsame Situation hineinkommen und bei euch sein, so könnt ihr verändert werden. Spirit in your heart and he's going to enter into this situation together and together he will be with you so that you can be transformed. Ich sehe, wie eure Kinder so verändert werden, dass sie sich ganz dem Herrn hingeben. And I see your children are going to be so transformed that they are going to be surrendered to the Lord. Ich sehe auch die Firma, die ihr habt. In euren Augen ist sie sehr klein. Sie wird übernatürlich wachsen. See the business that you have that looks small in your own eyes, it's going to grow supernaturally. Doch das wird nur geschehen, wenn ihr beide zusammenarbeitet, nicht durch einen von euch alleine. Both of you together, not through one of you. Ich sehe, dass das alles sehr rasch geschehen wird. Wenn ihr einmal damit begonnen habt, wird der Heilige Geist euch vorwärts tragen. I see it's going to be a very quick journey. Once you go to start to do this together, the Holy Spirit will take you there. Es ist nichts verloren. Nothing is lost. Okay, beautiful. Okay, wunderbar. I see a young man and he's struggling with a drug addiction. Ich sehe einen jungen Mann, der mit Drogenabhängigkeit kämpft. And you've tried to keep it secret from your family. Du hast versucht, das vor deiner Familie geheim zu halten. But you weren't able to. Aber das ist dir nicht gelungen. Die Familie hat es entdeckt. You are very, very embarrassed. Und du fühlst dich sehr beschämt. And you live this life kind of shame that you're trying to hide, but you can't hide it anymore. Du lebst dieses Leben, gemischt aus Scham und dem Versuch, deine Abhängigkeit zu verbergen, doch du kannst es nicht länger verstecken. You are so desperate inside of your heart and you think there's no hope. Ich sehe eine große Verzweiflung in deinem Herzen. Du denkst, es gibt keine Hoffnung mehr. You've even struggled with thoughts of suicide. Du hast dich sogar schon mit Selbstmordgedanken rumgeschlagen. Du hast versucht, Gott in diese Situation einzubeziehen, aber es ist dir nicht gelungen. Du hast gesagt, Gott, wo bist du? Hilf mir, wenn du kannst. But I see the Lord is standing right next to you weeping. Aber ich sehe, dass der Herr direkt neben dir steht und weint. Because you are saying, God, help me, but in reality you're not willing to surrender to him. Weil du zwar sagst, Gott, hilf mir, aber nicht wirklich bereit bist, dich ihm hinzugeben, zu kapitulieren. You just want to add him to help you out of the mess, but in reality you want to continue to live your own life. Du möchtest ihn nur zu deinem Leben hinzufügen, damit er dir aus deinem Chaos heraushilft, aber in Wirklichkeit willst du dein Leben so fortführen wie bisher. You need to surrender to my love for you. Und ich höre den Herrn sagen, du musst kapitulieren vor meiner Liebe zu dir. As you surrender to my love for you. Und wenn du vor meiner Liebe zu dir kapitulierst, my love in your heart is going to be so overwhelming. Wird meine Liebe in deinem Herzen so überwältigend sein. It's going to be way more powerful than the desire for drugs. Dass sie viel mächtiger sein wird als deine Sehnsucht nach Drogen. You will be delivered even from the physical addiction to the drugs. Und du wirst sogar frei sein von der körperlichen Abhängigkeit nach Drogen. And I see there are some people that have tried to love you and you've disconnected yourself from. Ich sehe, dass es einige Leute gibt, die versucht haben, dich zu lieben, doch du hast den Kontakt zu ihnen abgebrochen. You have completely misinterpreted what they've tried to do to you. Weil du völlig missverstanden hast, was sie dir zu geben versuchten. You actually interpreted that they want to control your life, but in reality they only wanted to love you. Du hast tatsächlich gedacht, sie wollten dein Leben kontrollieren, doch sie wollten dich in Wirklichkeit nur lieben. And you need to go back to these people and apologize and say, I'm sorry. Du musst zu diesen Leuten gehen, dich entschuldigen und ihnen sagen, es tut mir leid. And then you will see. Und dann wirst du sehen, how even through these people the love of God will conquer your heart. Wie Gottes Liebe sogar durch diese Menschen dein Herz erobern wird. Ich habe ein prophetisches Wort für eine Frau. Dein Leben ist so chaotisch, dass du es nicht mehr aushältst. Du überlegst jeden Tag, ob es noch Sinn macht, dieses Leben fortzuführen oder ob du es beenden solltest. Du hast so nervöse Anfälle, du weinst und du weißt nicht, was du noch tun könntest. Auch wenn du deinen Mann und deine Kinder liebst, hat dein Leben keinen Sinn mehr. Auch im Schlaf hast du keinen Frieden mehr. Einerseits hast du gesagt, Gott, ich möchte, dass du mir hilfst, hilf mir doch. Aber andererseits hast du nichts dafür getan, Gottes Hilfe zu empfangen. Du hast dein Herz und dein Leben nicht zur Ruhe gebracht, um ihn wirklich zu hören. Und ich sehe die ganze Zeit, wie der Herr da ist und seine Hände ausbreitet, um dich aus dieser Situation zu holen. Aber du musst dein Herz und dein Denken zur Ruhe bringen, um das zu erfahren. Du denkst ganz oft, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel Arbeit, aber du brauchst diese Zeit mit dem Herrn. Many times you think I have so much to do, I have so much work, but you need this time with the Lord. Und ich sehe bzw. spüre, um vom Herrn zu lernen, musst du dein Herz genau jetzt beruhigen. And I see in order for you to hear and to learn from the Lord, you need to quiet your heart right now. Dann wirst du ihn sogar jeden Augenblick während deiner täglichen Routine hören. Then you will even hear him in any moment throughout your normal daily routine. Doch in diesem Moment musst du dich ihm und seiner Sorge für dich hingeben. But at this moment you have to surrender to him and to his care for you. Dann wirst du sehen, dass dein Leben anfangen wird Sinn zu machen, weil er die ganze Zeit zu dir sprechen wird. And then you will see your life is starting to make sense because he will speak to you all the time. Du hattest schon immer den Wunsch, dass Gott durch dich sprechen möge, dass du seine Stimme für andere Menschen bist. You always had the desire that God would speak through you, that you will be his voice to other people. Doch bevor du das erleben kannst, musst du lernen, ihn zu hören. But first, in order for you to experience this, you have to learn to hear him. In dem Augenblick, wo du anfängst, auf ihn zu hören, wirst du sehen, dass all deine Umstände Sinn machen. When you stop to listen to him, you will see that everything around you will start to make sense. Du hast dir auch wirklich Sorgen gemacht um die finanzielle Situation in deiner Familie. Really worried about your financial situation in your family. Und du wirst sehen, dass die Lösung von Gott kommen wird, aber durch dich. And you will see that solution will come from God, but through you. Du wirst Frieden und überfließendes Leben haben. And you will have peace and you will have abundant life. Yeah. Okay. Okay. One wrote here that so it's healed. Yeah. Oh, somebody's healed from their elbow. Beautiful. Jemand hat hier geschrieben, dass er am Ellbogen geheilt wurde. Yeah, we don't have a lot of miracles. Wir werden viele Wunder erleben. I have a word for Maria from the south of Brazil. Ich habe ein Wort für Maria aus dem Süden Brasiliens. So this morning I was praying. Ich habe heute früh gebetet. And the Lord showed me a vision for Maria from the south of Brazil. Und der Herr zeigte mir eine Vision für Maria, die in Brasilien Süden lebt. And here is what I saw. Ich sah Folgendes. I saw that there is so much darkness around her. Ich sah, dass um sie herum so viel Dunkelheit ist. That she's trying to find the light, but she can't find it. Dass sie zwar das Licht sucht, es aber nicht finden kann. And this has caused an incredibly deep frustration. Das hat eine unglaublich tiefe Frustration in ihr hervorgerufen. She's a daily routine up because she believes that's her duty, otherwise things will fall apart. Sie führt ihre tägliche Routine fort, weil sie glaubt, dass das ihre Pflicht ist und sie befürchtet, sonst von Gott abzufallen. But even so, she can't find light in anything. Aber sie kann nirgendwo irgendein Licht finden. And as I looked a little bit closer, und als ich ein bisschen näher hinschaute, in this vision I saw a lot of birds around her head. Sah ich in dieser Vision viele Vögel rund um sie herum. And these birds are trying to build nests. Diese Vögel versuchen Nester zu bauen. Now, some of them have already built a nest. Manche von ihnen haben bereits ein Nest gebaut. Ich sah, dass diejenigen, die schon Nester gebaut hatten, die anderen Vögel einluden, ebenfalls Nester zu bauen. So, as I was praying about it, als ich darüber betete, the Lord said to me, sagte der Herr zu mir, you have allowed the thoughts to take a root inside of your heart. Du hast deinen Gedanken erlaubt, Wurzeln in deinem Herzen zu schlagen. And these thoughts that you have allowed to build a root in your heart have created these nests. Diese Gedanken, denen du erlaubt hast, in deinem Herzen zu wurzeln, haben diese Nester gebaut. And you've tried to chase away these thoughts, but it didn't work. Du hast versucht, diese Gedanken zu verjagen, aber das hat nicht funktioniert. Now there are nests inside of your heart. Jetzt befinden sich in deinem Herzen Nester. There are thoughts that have taken on their own dynamics. Es sind Gedanken, die ihre eigene Dynamik entfalten. It's almost like you've lost control of what you're thinking. Es ist beinahe so, als hättest du die Kontrolle über das verloren, was du denkst. You're up in the morning and you're already filled with negative thoughts. Du stehst morgens auf und bist schon voller negativer Gedanken. As the Lord said, der Herr sagt, no matter what you have tried to do to get rid of these thoughts, nothing worked. Was auch immer du versucht hast, um diese Gedanken loszuwerden, nichts davon hat funktioniert. Because you've done everything the wrong way. Denn du hast es in der falschen Art und Weise gemacht. Regarding trying to get yourself free from these thoughts. Als du versuchtest, von diesen Gedanken frei zu werden. So the Lord is saying, it is a very simple, powerful key that I'm putting in your hands today. Der Herr sagt, es ist ein sehr einfacher und kraftvoller Schlüssel, den ich heute in deine Hände lege. And that's my thoughts for you. Es sind meine Gedanken für dich. Because you've tried to have your thoughts about me, and that's the wrong approach. Denn du hast versucht, dir deine Gedanken über mich zu machen, doch das ist der falsche Ansatz. The Lord is saying, I don't want you to figure out what you need to think about me. Der Herr sagt, ich möchte nicht, dass du herausfindest, was du über mich denken sollst. I want you to start to think what I think about you. Ich möchte, dass du zu denken beginnst, was ich über dich denke. And the Lord is saying, der Herr sagt, right now I'm going to reveal my thoughts to you that I have about you. Genau jetzt beginne ich, dir die Gedanken, die ich über dich habe, zu offenbaren. When I look at you, I see you beautiful. Wenn ich dich anschaue, sehe ich dich wunderschön. So the Lord is saying, I want you to think that you are beautiful because that's how I think about you. Der Herr sagt also, ich möchte, dass du von dir selbst denkst, dass du wunderschön bist, denn so denke ich über dich. Because you get up in the morning, look in the mirror and you think, oh my God, I'm not beautiful. Denn du stehst morgens auf und schaust in den Spiegel und denkst, oh mein Gott, ich bin nicht schön. That's the nests that the enemy has built in your heart. Das sind die Nester, die der Feind in dein Herz gesprochen hat. So it's not going to change until you take my thoughts for you. Und das wird sich nicht ändern, bis du meine Gedanken über dich annimmst. So the Lord has certain thoughts about you that he's going to reveal to you right now. Der Herr hat einige Gedanken über dich, die er dir jetzt offenbaren wird. And as you choose to think those thoughts, you will see you walk out of your state of depression. Wenn du dich entscheidest, diese Gedanken zu denken, wirst du sehen, dass du aus diesem Zustand der Depression herauskommen wirst. The first thing the Lord thinks that you're beautiful. Das erste, was Gott denkt, ist, du bist wunderschön. The second thing the Lord thinks about you is that you are able to do incredible things for him. Das zweite, was Gott über dich denkt, ist, dass du unglaubliche Dinge für ihn tun kannst. Because you think that you are not able. Denn du denkst, du kannst das nicht. You think that you are a failure. Du denkst, du bist ein Versager. But the Lord thinks that you are a success. Doch der Herr denkt, dass du ein Erfolg bist. So you need to start to think, also du musst anfangen zu denken. He said, I'm able, therefore I'm able. Er hat gesagt, dass ich es kann, deshalb kann ich es. The third thing that the Lord is thinking about you, das dritte, was der Herr über dich denkt, ist, is that you are very kind. Dass du sehr freundlich bist. You have had so many accusations in your life, du hast so viel Anklage in deinem Leben erlebt, that you're not a kind person. Dass du keine freundliche Person bist. Aber der Herr sagt, ich sehe dich als eine sehr freundliche Person. Und der Herr sagt, ich möchte, dass du beginnst, meine Gedanken über dich zu denken, nicht was du über mich denken kannst. Und wenn du beginnst, meine Gedanken zu denken, sagt der Herr, wirst du merken, wie du in deinem Herzen frei wirst. And then the last thing the Lord really wants you to focus on. Das letzte, was der Herr dir wirklich ans Herz legen möchte, ist, that you are worthy of his love because he is good. Dass du seiner Liebe würdig bist, weil er gut ist. And he wants you to start thinking how you actually deserve being loved by an incredible loving father. Er möchte, dass du beginnst darüber nachzudenken, wie sehr du es wirklich verdienst, von einem unglaublich liebenden Vater geliebt because zu werden. Because you have filled your own heart with the lies of the enemy. Denn du hast dein Herz mit den Lügen des Feindes gefüllt, you are not worthy to be loved. Dass du es nicht wert bist, geliebt zu werden. Du hast auf deine Fehler und Niederlagen und auf deine Vergangenheit geschaut you kept thinking, I don't deserve to be loved. Und hast ständig gedacht, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. God said, aber Gott sagt, because of me, wegen mir, who is love, der Liebe ist, you're worthy to be loved. Bist du würdig, geliebt zu werden. Und während du beginnst, das über dich zu denken, was Gott über dich denkt, wirst du sehen, wie dein Leben sich verändert. Ich habe ein Wort für einen Mann. Du warst wirklich erfolgreich, aber du hast mehrere Male alles wieder verloren und jedes Mal hast du es wiederhergestellt. You've been really successful. You've lost everything a few times and every time you've recovered it. Du hast deinen Wert immer aus deinen finanziellen Erfolgen gezogen, doch das hat dich nicht wirklich zufriedengestellt. Du hast gedacht, wenn ich dies oder jenes hätte, wäre ich glücklich. Kürzlich hattest du eine große Traurigkeit und nichts hat dich seither zufriedengestellt. But lately you've had such a big sadness and nothing has actually satisfied you. Es ist fast unmöglich für dich, durch den Tag zu gehen, ohne dich zu fragen, ob dieses Leben überhaupt Sinn macht. And it's almost impossible for you to go through a day where you don't think, does the life really make sense? Vor kurzer Zeit begannst du, dich dafür zu interessieren, Jesus kennenzulernen. Lately you've started to be interested in getting to know Jesus. Aber du hast mit deinem rationalen Denken versucht, das Evangelium zu rationalisieren. But with your rational mind, you've tried to rationalize the gospel. Es ist so, als ob ein Teil von dir Jesus kennenlernen möchte, der andere Teil aber sagt, das macht keinen Sinn. It's almost like one part of you wants to know Jesus and the other part of you says it doesn't make sense. Ich höre den Heiligen Geist sagen, jetzt wird dein Leben beginnen, einen Sinn zu ergeben. And I hear the Holy Spirit saying, now your life will start to make sense. Denn alles, was du finanziell erreicht hast, wird dich nicht so glücklich machen, wie du es dir immer gewünscht hast. Because all of your financial, everything you conquered financially is not going to, it's not going to give you the happiness that you've always been wanting to have. Ich höre den Herrn, wie er zu dir sagt, du kannst all deinen finanziellen Erfolg haben und du kannst ein Leben mit Jesus haben. And I hear the Lord is saying to you, you can have all of your financial success and you can also have a life with Jesus. Und jetzt möchte der Heilige Geist dir dabei helfen, dass du deinen Fokus änderst. The Holy Spirit wants to help you change your focus. Du hast so oft die Aussage gehört, dass du nicht reich sein kannst, wenn du Jesus nachfolgst. Doch dieser Spruch ist nicht wahr, das ist eine Täuschung. Statement that if you follow Jesus you can't be rich, but the Lord is saying that is not true, that's a deception. Ich hörte, dass der Herr dir Strategien gibt, wie du mit reichen Leuten zusammenkommen und mit ihnen über Jesus reden kannst. I hear that the Lord is giving you the strategies that you can reach people and you can conquer them and you can talk about Jesus to them. Und ich höre den Herrn sagen, werde diese Lüge los, dass es dumm ist, über Jesus zu reden, denn du wirst ihn jetzt wirklich kennenlernen. And I hear that the Lord is saying, get rid of this lie that it's stupid to talk about Jesus because now you will truly get to know. Dein Leben wird plötzlich rundherum Sinn ergeben, weil alles steil aufwärts gehen wird. Now your life is going to make total sense because everything is going to speed up. Selbst deine Finanzen, von denen du denkst, dass du schon erfolgreich bist, werden noch erfolgreicher. Even your life, your financial life that you think is very successful, it's going to be much more successful. Jetzt wirst du Jesus haben und musst nicht loslassen, was du tust. Du musst nicht loslassen. And now you're going to have Jesus and you don't have to let go of the things that you've already got. Aber du wirst die Art und Weise verändern, wie du alles siehst. Change the way that you see these things. Okay, while Gracie was speaking, the Lord gave me a prophetic word for a lawyer. Während Gracie sprach, gab mir der Herr ein prophetisches Wort für einen Rechtsanwalt. And it's really, really cool. Das ist wirklich, wirklich cool. I saw this lawyer in a courtroom. Ich sah diesen Rechtsanwalt in einem Gerichtssaal. Und ich sah, dass er in diesem Gerichtssaal einfach seine Arbeit erledigte. Er war tatsächlich auch stolz auf seine Arbeit, weil er ziemlich erfolgreich war. Er hatte schon Fälle gewonnen, von denen andere Rechtsanwälte geträumt hatten, sie zu gewinnen, es aber nie geschafft hatten. Auf der einen Seite war er sehr stolz auf sich selbst, doch zugleich fühlte er sich leer. But I hear the Lord say, ich höre den Herrn sagen, it has always been my desire for you to be a lawyer. Es war immer mein Wunsch für dich, dass du Rechtsanwalt bist. But I want to use you to bring my justice onto this earth, not your sense of justice. Aber ich möchte dich nutzen, meine Gerechtigkeit auf diese Erde zu bringen, nicht dein Gerechtigkeitsempfinden. At this moment your focus is on your success. Denn in diesem Augenblick konzentrierst du dich auf deinen Erfolg. Aber der Herr möchte, dass du deinen Blickwinkel veränderst und schaust, Gott, wie kannst du mich gebrauchen? And God is going to use you to bring God's justice here on this earth. Gott wird dich gebrauchen, um seine Gerechtigkeit auf diese Erde zu bringen. Das wird dir erstens noch größeren Erfolg bescheren mit viel weniger Stress. Zweitens wirst du eine unglaublich tiefe Zufriedenheit erleben, weil du weißt, dass du tust, was Gott von dir möchte. So, as you understand, oh, look, somebody's saying, I'm a liar. Oh, jemand sagt, ich bin ein Rechtsanwalt. So as you try to figure out how to be an even better lawyer constantly, weil du ständig versuchst herauszufinden, wie du ein noch besserer Anwalt werden kannst. Here is what the Lord wants you to do. Hier ist, was der Herr möchte, dass du tust. He wants you to say, er möchte, dass du sagst, Lord, Herr, I'm a lawyer because I believe that's what you want me to be. Ich bin Rechtsanwalt, weil ich glaube, dass du möchtest, dass ich das bin. So I surrender all of my gifts that I have. Deshalb gebe ich all meine Gaben hin, die ich habe, damit du mich nutzen kannst, um deine Gerechtigkeit auf die Erde zu bringen. And I see, the moment you make this sincere heart decision, und ich sehe, je klarer du diese ernsthafte Entscheidung triffst, there will be new doors open at every place you go. Desto mehr neue Türen werden sich überall dort öffnen, wohin du kommst. Because I see that this wire has been like almost pushing to open doors. Denn ich sehe, dass du bisher immer und immer wieder gedrängt hast, um Türen zu öffnen. It's been a very important thing and a focus of your life. Das war für dich sehr wichtig, es war ein Ziel in deinem Leben. But I hear the Lord say, aber ich höre den Herrn sagen, just stop this. Hör einfach auf damit. Stop this and surrender your gift to be a lawyer to me. Hör damit auf und gib mir deine Gabe, ein Anwalt zu sein. And then I will open the doors that I want you to go through. Und dann werde ich die Türen öffnen, durch die ich möchte, dass du durchgehst. No man can shut these doors. Kein Mensch kann diese Türen schließen. And I even see that the calling of God is so great. Ich sehe sogar, dass der Ruf Gottes so groß ist, that your picture and your name will be the headlines. Dass dein Foto und dein Name in den Schlagzeilen zu finden sein werden. I see that there are people who've been crying out for God's justice, not man's justice. Ich sehe, dass es Menschen gibt, die nach Gottes Gerechtigkeit schreien, nicht nach menschlichem Recht. Und der Herr sagt, du bist meine Antwort auf die Rufe der Herzen. Du warst so fixiert auf deinen Erfolg, deine Karriere und deine Zukunft. Once you surrender to me, aber wenn du dich mir hingibst, you will have success from my perspective, not from human perspective. Wirst du aus meiner Sicht Erfolg haben, nicht aus menschlicher Perspektive. I'm sorry, I'm going to take another one, Gracie. Yeah, go right. Please do it. Gracie gave me permission to keep going, so I will. Gracie gab mir die Erlaubnis, weiterzumachen. Yeah, because I have this really, really strange prophetic word, a word of knowledge that I've only had one time in my life. Denn ich habe dieses wirklich seltsame prophetische Wort der Erkenntnis, das ich bisher nur einmal in meinem Leben hatte. And that one time, I remember, was in a big arena. Ich erinnere mich, damals war das in einer großen Arena. And the testimonies were really kind of freaky. Und die Zeugnisse waren wirklich verrückt. Okay. It's a prophetic word that everybody wants. Es ist ein prophetisches Wort, das jeder gern bekommen möchte. But it's a true prophetic word. Aber es ist ein wahres prophetisches Wort. I know that something crazy is going to happen. Ich weiß so genau, dass nun etwas ziemlich Verrücktes passieren wird. So here's what you need to do. Hier ist, was ich möchte, dass ihr tut. We need to make sure that not everybody shouts, I want this, but where the Holy Spirit actually speaks to you. Wir müssen dafür sorgen, dass jetzt nicht alle schreien, ich will das haben, sondern das Wort ist für diejenigen, die der Heilige Geist jetzt anspricht. So Holy Spirit, I trust you. Also Heiliger Geist, ich vertraue dir, that you will take this word to the people that it is for. Dass du dieses Wort zu den Menschen bringst, für die es ist. Holy Spirit, I trust you. Heiliger Geist, ich vertraue dir, as this word is sown as a seed into the hearts of the right people, dass mit diesem Wort, welches in die Herzen der richtigen Personen gesät wird, faith will be sown with it. Auch Glauben mitgesät wird. The faith of God that will make it a reality. Der Glaube von Gott, der dieses Wort real werden lässt. Here's what God said. Also hier ist, was Gott sagt. I've seen a scale where people weigh themselves. Eu vejo uma escada. Não, a scale, a balança. Ich habe eine Waage gesehen, wo die Menschen sich selbst wiegen. And I've seen people stepping on the scale in frustration. Ich habe gesehen, wie Leute voller Frust auf diese Waage steigen. Trying to do everything to lose weight, but they can't. Sie haben alles versucht, was sie konnten, um Gewicht zu verlieren, ohne Erfolg. It literally looked like the scale was stuck, no matter what they did. Es sah buchstäblich so aus, als würde die Anzeige festhängen, egal was sie versuchten. And people are frustrated and upset. Die Leute waren frustriert und verärgert. They've done so many things, tried so many diets. Sie haben so viel getan und so viele Diäten ausprobiert. But they can't lose weight. Doch sie konnten nicht abnehmen. Now, I know there's probably a lot of people out there wanting to lose weight. Ich weiß, dass es vermutlich viele Menschen gibt, die ihr Gewicht reduzieren wollen. Aber dieses Wort ist für Leute, in deren Herz der Heilige Geist es genau jetzt hineinsät. And I see them stepping onto the scale again, and suddenly it goes like this. Ich sehe diese Leute wieder auf die Waage steigen und plötzlich geht die Anzeige abwärts. And the Lord is saying, I will supernaturally, by the power of my Holy Spirit, melt away the fat in your body. Und der Herr sagt, ich werde durch die Kraft des Heiligen Geistes übernatürlich das Fett in deinem Körper wegschmelzen. I see the Holy Spirit literally just burning the fat away. Ich sehe tatsächlich, wie der Heilige Geist das Fett verbrennt. Und ich sehe, wie das solch ein Gefühl von Begeisterung in den Herzen dieser Leute auslöst. Wenn dieses Werk der Freundlichkeit und der Liebe Gottes diese übernatürliche Reaktion bewirkt. And these people will now realize, diese Leute werden nun feststellen, that they have to take better care of the body as a temple of the Holy Spirit. Dass sie viel besser auf ihren Körper als den Tempel des Heiligen Geistes achten müssen. And now they're going to start to work out and build up muscles and look healthy. Sie werden nun beginnen zu trainieren, um ihre Muskeln aufzubauen und gesund auszusehen. And they will do it as a response to what God first did supernaturally in their life. Sie werden das als eine Reaktion auf das vorherige übernatürliche Handeln Gottes in ihrem Leben tun. I even see a person tomorrow morning stepping on the scale and has lost a whole bunch of kilos and you can't explain it. Ich sehe sogar eine Person, die morgen früh auf die Waage steigen und feststellen wird, dass sie eine ganze Menge Kilos verloren hat und es nicht erklärbar ist. It's like going to be a shock. Das wird ein Schock sein. It's going to be an incredible act of kindness of God. Es wird ein unglaubliches Wirken von Gottes Freundlichkeit sein. So Holy Spirit, I just thank you. Heiliger Geist, ich danke dir einfach. I release supernatural fat burning. Ich setze übernatürliche Fettverbrennung frei. I know that nothing is impossible if we believe nothing. Ich weiß, dass überhaupt nichts unmöglich ist, wenn wir glauben, nichts. I know that you say if we speak a mountain will move, that means if we speak fat will also burn. Ich weiß, wenn du sprichst, wird ein Berg sich bewegen und wenn du sprichst, wird das Fett verbrennen. So I command supernatural fat burning. Deshalb befehle ich übernatürliche Fettverbrennung. I release this power of the Holy Spirit. Ich setze diese Kraft des Heiligen Geistes frei to these people who are stuck. Zu den Leuten, die feststecken. Right now they will be free. Jetzt werden sie frei sein. And I give you the glory for that Jesus. Ich gebe dir dafür die Ehre, Jesus. There will be some exciting testimonies. Da wird es einige begeisternde Zeugnisse geben. And that word is not for you. You're already skinny enough, eh? Und dieses Wort ist nicht für dich, Gracie. Du bist schon dünn genug. Ich habe ein weiteres Wort für einen Mann, der wirklich verzweifelt ist. Du siehst dich oft wie einen Hund, der seinen eigenen Schwanz jagt. Denn du hast den Eindruck, dass dir nichts von dem, was auch immer du getan hast, gut gelungen ist. Du hast versucht, etwas zu finden, was du für Gott tun kannst. Du dachtest, damit das Richtige zu tun und du dachtest, dafür gesegnet zu werden. Trying to find things for God that you thought are the right things to God and you are the right things to do, and then you thought if you do them you will be blessed. Du hattest immer wieder das Gefühl, dass du jetzt wirklich die Dinge Gottes tust. You always had this kind of attitude where you said, but now I'm going to do the things of God. Doch dann bist du zurückgefallen in deine Routine. Du hast festgestellt, dass nichts wirklich gut funktioniert hat. But then you go back to your routine and you realize that you think nothing is going to work out right and actually nothing is good. It's working out right. Es fühlt sich so an, als ob du den Respekt anderer Menschen verloren hättest. It's like you've lost the respect of the people. Was ich den Herrn sagen höre, ist, dass du auf ihn vertrauen und aufhören sollst, auf das zu vertrauen, was du mit deinen Händen tust. But I hear the Lord saying, is that now you need to trust in him and stop to trust in what you can do with your own hands. Er möchte nicht, dass du herumläufst und so vieles tust, wie du das bisher gemacht hast. You run around and do so many things as you've done before. Okay, denn du hast den falschen Fokus. Du dachtest, wenn du etwas machst, wird er dir dafür etwas geben. You had the wrong focus. You thought if you do something, then he will give you something. Du hattest nicht einmal Freude daran, diese Dinge für Gott zu tun, die du zu tun dachtest. You didn't even have pleasure in doing these things. For God, you thought you were doing. Ich sehe, dass das Leben, das er für dich mit ihm hat, so viel angenehmer und vielmals besser ist als dein bisheriges Leben. I see that the life that he has for you with him is so much more pleasurable and so much better than you had. Er ist die Lösung für all deine Probleme, aber du musst dich auf ihn fokussieren. He is the solution for all of your problems, but you have to focus on him. Ich sehe nicht nur, dass Jesus dein Problem lösen wird, er wird jeden Bereich deines Lebens verändern. I not only see that Jesus is going to resolve your problem, but he sees that he's going to change every area of your life. Denn das größte Problem, das du momentan hast, sind deine Beziehungen und deine Wahrnehmung von Menschen. The greatest problem that you have today is your relationships, the perception that you have of people. Du kannst keine Liebe geben, weil du Liebe nicht annehmen kannst. You cannot give love because you cannot receive love. Du denkst immer, dass andere Menschen etwas für dich aus einem versteckten Motiv heraus tun, denn so bist du aufgewachsen. You always think that people do things for you with a hidden motive because that's how you've been growing up. Jetzt ist es für dich an der Zeit, deine Wahrnehmung und deine Sicht auf andere Menschen zu verändern, denn Jesus geht es nur um Menschen. Because now it's time for you to change your perception, your perspective that you have with people, because Jesus is all about people. Es geht um die Art, wie du lieben und wie du Liebe empfangen wirst. The way that you will love and the way that you will receive love. Das betrifft auch die Weise, wie du dich anderen gegenüber ausdrückst und wie Gott sich durch dich ausdrückt. The way that you will express to others and the way that you will see how God expresses himself through you. Ich sehe, dass du so etwas wie eine Barriere um dich herum aufgebaut und niemanden erlaubt hast, dir nahe zu kommen. I see that you've created like this barrier around you and nobody's allowed. Nobody to come close to you. Das ist nicht das, was Gott für dich will, denn Gott hat dich berufen, ein Teil von anderen Menschen zu sein, und wenn du andere Menschen meidest, rennst du vom Plan Gottes weg. And this is not what God has for you, because God has called you to be part of people, and through avoiding people, you're actually running away from your purpose. Und ich sehe, wie diese Ketten gebrochen werden, und dann werden Menschen über Christus mit dir sprechen, und du wirst erkennen, dass sie wahrhaftig sind. And I see how these chains are going to be broken, and people are going to speak to Christ about you. You can see that they're truthful. Und ich sehe, wie der Herr sagt: Beruhige dein Herz und lass mich durch Menschen in dein Leben hineinsprechen. And I see how the Lord is saying, calm your heart and allow me to speak through people into your life. Und du wirst aufhören zu rennen und deinen eigenen Schwanz zu jagen, was du bisher getan hast. And you're going to stop to run and chase your own tail because that's actually what you've been doing. Du wirst sehen, wie dein Leben ein Leben voller Frieden und Gelassenheit sein wird. You will see how your life will be a life of peace and a life of calmness. Und es wird auch ein sehr erfolgreiches Leben sein, denn das ist, was in deinem Herzen ist. It will also be a very successful life because that is what is in your heart. Und der Herr möchte, dass du sehr erfolgreich bist. And the Lord wants you to be very successful. Und ich höre den Herrn sagen, erlaube den Menschen, Jesus in deinem Leben zu sein, denn ich möchte, dass du auch Jesus in ihrem Leben bist. Okay, lasst uns für Wunder in Schultern beten. Hier ist, was ich möchte, dass ihr tut. Oh, bevor wir zu den Schultern gehen, sehe ich den Heiligen Geist heilen deinen Stomach auch. Oh, bevor wir zu den Schultern gehen, sehe ich den Heiligen Geist gerade ein Magengeschwür heilen. So I see there are people who've got ulcers in the stomach. Ich sehe, dass hier Leute sind, die Geschwüre im Magen haben. I see how people who've got acid reflux that is so bad it nothing stops it. Ich sehe Menschen, die solch einen sauren Rückfluss haben, der wirklich schlimm ist und nichts kann das stoppen. I see that one person has an acid reflux because it's a genetic problem. Ich sehe, dass eine Person diesen sauren Rückfluss aufgrund eines genetischen Problems hat. Du wurdest schon damit geboren. And I see that there is one person who's already had surgery for it, but it didn't resolve. Und ich sehe, dass hier eine Person ist, die deshalb operiert wurde, aber das hat nicht geholfen. And I see another person have already been thinking about surgery, but he's not sure about it. Und ich sehe eine andere Person, die darüber nachdenkt, sich operieren zu lassen, aber sie ist sich nicht sicher. Es ist eine große Vielfalt von Magenproblemen. And I see also digestive problems being healed. Und ich sehe außerdem, dass Verdauungsprobleme geheilt werden. Ich sehe jemanden, in dessen Darm ein Durcheinander herrscht. I see the word colitis. Ich sehe das Wort Colitis. It's this infection. It's an intestinal infection. But in the end, you know, people even have to have this thing. Das ist eine Darminfektion, durch die die Menschen am Ende dieses Ding am Bauch bekommen. Yeah, you know the word for sure. Du kennst das Wort sicherlich. It's a very terrible disease. Es ist eine sehr schlimme Krankheit. Colitis. Have you heard of the disease? Kennst du das Wort und was das ist? So a whole bunch of intestinal stomach problems, a whole bunch of stuff that Jesus is going to heal right now. Also eine ganze Menge von Darm- und Magenproblemen wird jetzt durch Jesus geheilt. I see a person that can hardly eat anything. Ich sehe eine Person, die kaum mehr etwas essen kann. You know, and I see like this person is like kind of, well, God, you have created this food, why can't I eat it? Diese Person steht fragend da und sagt, Gott, du hast diese Nahrung geschaffen, warum kann ich sie nicht essen? So I see a beautiful release of the Holy Spirit in this area. Ich sehe jetzt eine wunderbare Freisetzung durch den Heiligen Geist in diesem Bereich. I see another person. Ich sehe eine weitere Person. That your whole digestive system is so messed up. Deren gesamtes Verdauungssystem so durcheinander ist. That sometimes you cannot go to the bathroom for up to 7 days. Dass du manchmal bis zu 7 Tage lang nicht ins Bad gehen kannst. And you are frustrated. Und du bist frustriert. And this has caused stress in your life. Was wiederum Stress in deinem Leben verursacht hat. All right, let's go. Also fangen wir an. So Holy Spirit, I do thank you. Heiliger Geist, ich danke dir. That your word is so powerful, it goes right through the sound waves. Dass dein Wort so mächtig ist, es geht direkt durch die Schallwellen. And now it's going to sort out that mess. Und ordnet dieses durcheinander. So, I command every stomach also to be solved. Ich befehle jedem Magengeschwür gelöst zu werden. Somebody this week had blood in their stool. Jemand hatte diese Woche Blut im Stuhl. And it's really, really, really worried you. Das hat dich wirklich, wirklich beunruhigt. You're gonna be healed right now. Aber du wirst jetzt geheilt. So, thank you, Holy Spirit, for your beautiful and incredible healing power. Danke, Heiliger Geist, für deine wunderbare und unglaubliche Heilungskraft. Your anointing. Und für deine Salbung. And by it I command right now. Durch die Salbung befehle ich jetzt, that stomach ulcers disappear instantly. Dass Magengeschwüre sofort verschwinden. I command this chronic stomach pain to stop now. Ich befehle diesen chronischen Magenschmerzen jetzt aufzuhören. The person with the chronic stomach pain, just take a deep breath now. Die Person mit den chronischen Magenschmerzen atme jetzt ganz tief ein. Well, see, the pain is gone. Du wirst merken, dass der Schmerz weg ist. I command digestive tracts and digestive systems to be healed. Ich befehle, dass Verdauungstrakte und Verdauungssysteme geheilt sind. I command allergies that have stopped you from being able to eat properly to be gone. Ich befehle den Allergien, die euch davon abgehalten haben, normal essen zu können, zu verschwinden. In the powerful name of Jesus Christ, who's conquered your sickness. Im mächtigen Namen Jesus Christus, der eure Krankheit besiegt hat. I command stomachs, I command intestines to be well and healed. Ich befehle den Mägen und den Gedärmen, sich wohlzubefinden und geheilt zu sein. Colitis, be gone. Colitis, verschwinde. Acid reflux, stop. Saurer Rückfluss, stopp. I command the genetic disease to be reversed. Ich befehle der genetischen Krankheit aufgehoben zu sein. Be healed now. Seid jetzt geheilt. Okay, there was a person who had strong stomach ache and now you don't have it anymore. Okay, da war eine Person, die starke Magenschmerzen hatte und die sind jetzt weg. Just go and tell us healed. Bitte schreib uns einfach geheilt. Okay, if you guys had right now experienced the power of the Holy Spirit. Okay, Leute, wenn ihr jetzt die Kraft des Heiligen Geistes erfahren habt, not by faith in the name of Jesus, I believe. Nicht durch Glauben in Jesu Namen, ich glaube. Really have experienced it and you cannot feel any more pain. Wenn ihr es wirklich erlebt habt und jetzt keine Schmerzen mehr wahrnehmen könnt, and you had pain when you came into this life. Und ihr hattet Schmerzen, als ihr in dieses Life kamt, write free from pain. Schreibt frei von Schmerzen. When you, if you know, my God, it's not here anymore. Also, wenn ihr wisst, oh mein Gott, der Schmerz ist nicht mehr da, right, free from pain. Dann schreibt frei von Schmerzen. Okay, and now, before I let go Gracie again, okay, und jetzt, bevor ich wieder Gracie weitermachen lasse, let's quickly heal some shoulders. Lasst uns schnell einige Schultern heilen. Love people healed and people. Viele Menschen werden geheilt. Wow, thank you, Jesus. Danke, danke, danke, Jesus. Frei von Schmerzen. Wow. Hier nochmal. In auf Instagram und auf YouTube. Oh, schau, wie viele. Danke, Jesus. Many are free from pain. Viele Menschen bezeugen, dass sie frei von ihren Schmerzen sind. Wow. Wow. Thank you, thank you, thank you. Danke, wow. Danke, danke, danke, Jesus. We honor what you do. Wow. Wir ehren, was du tust. Wow. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Honor your name, Jesus. Wir ehren deinen Namen, Jesus. Honor your name. Wir ehren deinen Namen, Jesus. Die Zeugnisse kommen immer weiter rein. Okay, everybody who's got a messed up shoulder. Also jeder, der eine kaputte Schulter hat. I want you to listen very carefully. Ich möchte, dass ihr mir sehr genau zuhört. Very careful. Sehr aufmerksam. If you do not completely relax right now, you're not going to be healed. Wenn ihr euch jetzt nicht völlig entspannt, werdet ihr nicht geheilt werden. Sorry, that's what the Holy Spirit told me. Tut mir leid, das teilte mir der Heilige Geist so mit. So, you have to relax. Also, ihr müsst euch jetzt entspannen. Some of you are trying to grab a miracle right now. Manche von euch versuchen jetzt ein Wunder zu ergreifen. Jesus, heal me, Jesus, heal me, Jesus, heal me. Jesus, heil mich, Jesus, heil mich, Jesus, heil mich. Wow, they keep rolling. Das schreiben immer noch Leute, dass ihre Schmerzen weg sind. Danke, Jesus. So, if you are, Jesus, heal me, Jesus, heal me, Jesus, heal me, give Rainer the word for me. Okay, wenn ihr das gerade macht, Jesus, heile mich, Jesus, gib Rainer ein Wort für mich. Werdet ihr nicht geheilt werden? I'm sorry, that's what the Holy Spirit said to me. Es tut mir leid, das sagte der Heilige Geist mir so. So, I'm going to do exactly what he told me to do. Deshalb tue ich jetzt genau das, was er mir sagte. It does not make sense to me. Für mich macht das keinen Sinn. What I'm going to do now makes no sense. Was ich jetzt tun werde, ergibt keinen Sinn. I really don't care. Doch das ist mir egal. I'm going to follow his direction. Ich gehorche nur seiner Führung. So, first thing I have to tell you, also das Erste, was ich euch sagen muss, ist, if you don't relax, you will not have a miracle. Wenn ihr euch nicht entspannt, werdet ihr keine Wunder erleben. Relax. Entspannt euch. Einige von euch haben den Glauben zu etwas sehr Anstrengendem gemacht. Ich muss das versuchen, ich muss glauben, no. Glauben, glauben. Nein. Relax. Entspannt euch. It's Jesus who is doing the miracle. Relax. Es ist Jesus, der das Wunder tut. Entspannt euch. Faith is nothing religious. Euer Glaube ist nichts Religiöses. Faith is resting in his goodness. Glaube ist, in seiner Güte zu ruhen. Go ahead, relax. Also entspannt euch. Relax. Entspannt. Let your arms fall down. Lasst eure Arme hängen. Breathe deep. Atmet tief. Relax. Entspannt. And then you do exactly what I'm telling you to do. Und jetzt tut genau das, was ich euch sage. I see now a person whose shoulder is immovable. It's stiff. It's called a frozen shoulder. Ich sehe jetzt eine Person, deren Schulter unbeweglich ist, steif. Man nennt das eine gefrorene Schulter. So it doesn't even move. Sie bewegt sich gar nicht. You can't move. Du kannst sie nicht bewegen. So okay, you have to now do what I told you to do. Und jetzt tut genau das, was ich euch sage. Relax. Entspanne. Now do this. Und jetzt tu das. Hebt beide Arme senkrecht nach oben. Go ahead. Just do it. Beweg den Arm nach links und rechts. Your arms around. Schwinge deine Arme im Kreis. Bewege deine Arme hinter den Rücken. Those things that are impossible for you to do. Mach all das, was für dich unmöglich ist. Go ahead. Weiter. You'll be shocked. Ihr werdet schockiert sein. Move your arms right now, your shoulders. Bewegt jetzt eure Arme und Schultern. That's all. Das ist alles. Now, if your shoulder did not move, jetzt, wenn deine Schulter bis jetzt unbeweglich war now it moves, und sich jetzt bewegt, wenn du schreckliche Schmerzen in deiner Schulter hattest und nun kannst du sie ohne Schmerzen bewegen, I would like you to write in the comments, shoulder moves. Möchte ich gern, dass du in die Kommentare schreibst, Schulter bewegt sich. Ich meine, du brauchst keinen Arzt, der dir dieses Wunder bestätigt. Wenn sie bisher unbeweglich war und nun kannst du sie bewegen, okay, so right shoulder moves. Dann schreibe, Schulter bewegt sich. Okay, Gracie, you know what? The time is almost over, but I'm gonna give you another. Okay, Gracie, weißt du, dass die Zeit schon fast vorüber ist, aber ich gebe dir noch die Möglichkeit, etwas zu sagen. Wir könnten auch 5 Stunden Lives machen, oder? Keine Sorge, das werden wir nicht tun. Wir haben noch andere Sachen zu tun. Both of us work hard. Beide von uns arbeiten hart. Okay, go, Gracie. Okay, Gracie, weiter geht's. Ich habe ein Wort für eine junge Frau. I have a word for a young woman. Immer wenn du siehst, wie jemand von Gott gebraucht wird, wünschst du dir so sehnsüchtig, auch von Gott gebraucht zu werden. Du hast sogar einen Beruf und eine Arbeit gewählt, durch die du anderen Menschen helfen kannst. Doch das hat dir nicht wirklich geholfen, weil du dich so schwach fühlst, du hast dieses Selbstvertrauen nicht. But it didn't really help you because you feel so weak. You don't have this confidence. Kürzlich hast du den Herrn gefragt, Herr, könnte es sein oder ist diese Arbeitsstelle wirklich für mich? Lately you've asked yourself the question, Lord, could it be that is this work, is this job that I have really for me? Denn du dachtest, wenn diese Arbeit wirklich der Wille Gottes ist, dann müsste ich doch erfolgreich sein, aber ich habe keinen Erfolg. Because you thought, if this job is really the will of God, then I would have a lot of success and I don't have this success. Aber du hast deine Arbeit so verrichtet, wie die Welt das tut und du hast Gott nur zu deiner Arbeit hinzugefügt. But you've done your job the way the world does it and you've simply added God to your job. Du möchtest, dass Gott dir bei deiner Arbeit hilft, aber du machst alles so, wie die Welt es tut. You want God to help you do the job but you're doing it the way the world does it. Ich hörte, dass der Herr sagt, das ist die absolut falsche Weise zu arbeiten, denn ich möchte, dass du den Menschen durch mich hilfst. And I heard that the Lord is saying this is a complete wrong way to do it because I want you to help the people through me. Es hilft dir nichts, dass du herumreist, dich fortbildest, Kurse für weitere Fortbildungen machst und ihnen hinzufügst. It doesn't help you to travel and educate yourself and do a lot of courses to further education. And add him. Du musst dich auf ihn fokussieren und alles andere wird fließen. You need to focus on him and everything else will flow. Und die erste Person, die sich ändern wird, bist du. And the first person is going to change is you. Das wird nicht äußerlich geschehen, sondern die Veränderung wird von innen nach außen geschehen. And it's not going to move. It's not going to change on your exterior, but from inside to the outside. Und ich höre, dass du den Herrn immer wieder im Gebet fragst, Herr, soll ich diesen Kurs oder jenen machen? Doch so funktioniert das nicht. And I hear that you keep asking the Lord and praying, Lord, shall I do this course? Shall I do this other course? And that's not the way to go. Du musst erlauben, dass er dich von innen nach außen verändert. You need to permit him that he changes you from the inside out. Und dann wirst du erleben, dass dein Gebetsleben und deine Gegenwart Menschen berühren wird. And you will see that your very life and your presence will impact people. Und du wirst sehen, dass die Schüler und Klienten, die du momentan zu gewinnen versuchst, von sich aus zu dir kommen werden. Denn du wirst Jesus Christus auf eine Weise widerspiegeln, die die Menschen anzieht. Und du wirst nicht mehr diese frustrierte und gestresste Person sein. And then you will not be anymore this frustrated and stressed person. Denn du wirst das wahre Leben Jesu Christi freisetzen. Because you're going to release the true life of Jesus Christ. Nachdem du es empfangen hast. Because first you will receive it. That's it. Okay, guys, listen. Okay, Leute, hört mir zu. I know. Ich weiß. That there are people who have been healed in the shoulder. Dass es hier Leute gibt, die an ihrer Schulter geheilt wurden. I know that. Ich weiß es. So I'm going to share a few thoughts. Deshalb teile ich jetzt ein paar Gedanken. But if you had a miracle in your shoulder. Und wenn du ein Wunder in deiner Schulter erfahren hast, I would like us just to write, shoulder moves. Hätte ich gerne, dass du einfach schreibst, Schulter bewegt sich. Just shoulder moves. Nur Schulter bewegt sich. Und später könnt ihr uns eure Zeugnisse senden per Direktnachricht. Wir können sie dann mit anderen Leuten teilen und sie ermutigen. Und jetzt, während wir das gut abschließen wollen, möchte ich einige Dinge mit euch teilen. In the prophetic, im Prophetischen, and we've actually decided to do this weekly prophetic life with Gracie when I was with my team in Europe. Wir haben mit meinem Team in Europa tatsächlich beschlossen, solch ein prophetisches Live mit Gracie einmal pro Woche zu machen. Together with all of my team, we all felt this is the right thing to do. Mein Team und ich empfanden alle, dass wir das tun sollten. So, look, people are telling us that their shoulders move. Schau, jetzt schreiben uns die Leute in den Kommentaren, dass sie ihre Schultern bewegen können. So, look. Schaut. But here is something we need to understand about the prophetic. Es gibt etwas, was wir beim Prophetischen wirklich verstehen müssen. You cannot put God in a box. Man kann Gott nicht in eine Box stecken. You can't. Das geht nicht. And this is the important thing to understand. Das ist wichtig, dies zu verstehen. Because we evangelical Christians, denn wir evangelikalen Christen, we're on YouTube now, the shoulder is moving. Auf YouTube jetzt, Schulter bewegt sich. Because we evangelical Christians, we've been experts in putting God in our little box. Denn wir evangelikalen Christen waren Experten darin, Gott in eine kleine Box oder Kiste zu stecken. You know, so, like, I give an example. Ich gebe euch ein Beispiel. God can speak one word directly addressed to Gracie. Gott kann ein Wort direkt zu Gracie sprechen. Or like I had for Maria. Oder wie ich das heute für Maria hatte. So what do we do? Doch was machen wir? We put God in the box and say, that word is for Maria. Wir stecken Gott in die Box und sagen, das Wort ist für Maria. Well, who says that? Aber wer sagte das? Why cannot God speak to Maria at the same time through Martha, at the same time through Joanna, at the same time through Victor? Warum kann Gott nicht zu Maria sprechen und zugleich zu Martha und auch noch zu Johanna und zu Victor? Why? Warum? We limit God so much when we put him in this box. Wir schränken Gott so stark ein, wenn wir ihn in so eine Box stecken. Here's what we need to learn. Hier ist, was wir lernen müssen. The Spirit of God can do whatever he wants to do. Dass der Geist Gottes tun kann, was immer er tun will. He has absolutely no limitation. Er hat absolut keine Beschränkungen. If you study the Gospels, how Jesus did miracles, he did them in some crazy ways. Wenn du die Evangelien studierst, wie Jesus Wunder tat, er tat sie auf einige verrückteste Weisen. To one person he said, your faith has healed you. Zu einer Person sagte er, dein Glaube hat dich geheilt. To a blind man he put spit and mud in his eyes and he says, go and wash yourself. Einem blinden Mann mischte er Spucke und Erde, die er in seine Augen schmierte und befahl ihm, sich zu waschen. To the people who had leprosy he said, go and show yourself to the priest. He didn't even say be healed. Den Menschen, die Aussatz hatten, sagte er, geht und zeigt euch den Priestern. Er sagte nicht einmal, seid geheilt. Think about this. Denkt darüber nach. So if you study Jesus, he doesn't fit in any box. Wenn ihr also Jesus studiert, dann passt er in keine Box. So how do you know a word is for you? Woher weißt du, ob ein Wort für dich ist? Whatever God says, if it burns inside of your spirit gives witness to the word of God. Was auch immer Gott sagt, wenn es in deinem Geist brennt und der Geist Gottes dieses Wort in dir bezeugt. Not your, what you want, nicht, was du haben willst, but the spirit, sondern was der Geist will. When you feel in your spirit something burning, grab that word. Wenn du in deinem Geist etwas brennen fühlst, dann ergreife dieses Wort. This is the key. Grab that word by faith. Das ist der Schlüssel. Ergreife dieses Wort im Glauben. If we learn to live with open ears, spiritually speaking, wenn wir lernen, geistlich gesprochen, mit offenen Ohren zu leben, we're going to hear God in a million different ways. Werden wir Gott auf Millionen verschiedenen Weisen hören. You always have to learn to hear the voice of the Spirit in my and Gracie's voice. Ihr müsst immer lernen, die Stimme des Heiligen Geistes in meiner und Gracies Stimme zu hören. It could be that even only one sentence out of a whole prophetic word for somebody else is for you. Es kann sogar sein, dass nur ein Satz aus dem gesamten prophetischen Wort für jemand anderen, für dich ist. It happened to me many times. Mir ist das schon oft passiert. The moment I feel God speaks to me, I grab it, I take it, I write it down. In dem Augenblick, wo ich spüre, dass Gott zu mir spricht, ergreife ich das, nehme ich es, schreibe ich es nieder. I carry it in my heart. Ich trage es im Herzen. I keep feeding that word by meditating upon it. Ich spüre es immer wieder, indem ich darüber meditiere. And by applying it in my life. Und ich wende es in meinem Leben an. As you do that, wenn ihr das tut, you will see the power of prophetic words. Werdet ihr die Kraft von prophetischen Worten kennenlernen. Life-changing and transforming. Lebensverändernd und verwandelnd. Guys, it's been a real pleasure to be here. Leute, es war uns eine wirkliche Freude, hier zu sein. Next week there will be not a live at all. Nächste Woche gibt es gar kein Live. Because I've decided spontaneously to obey Jesus and quickly go to another country. Denn ich habe spontan beschlossen, Jesus zu gehorchen und schnell in ein anderes Land zu reisen. So it's like literally, Jesus said, go there. Es ist wirklich buchstäblich so, dass Jesus sagte, reise dorthin. Aber ich brauche ein paar Tage, um dorthin zu reisen und wieder ein paar Tage, um wieder zurückzukommen. So I'm only gonna stay there for a day. Ich werde dort nur einen Tag bleiben. But it's gonna take me 4 days to actually do the whole thing. Aber ich werde 4 Tage brauchen, um das Ganze auszuführen. It doesn't make sense. Es macht keinen Sinn. But I'm doing it because I'm obeying Jesus. Ich mache das nur, weil ich Jesus gehorche. Therefore, next week I have to cancel my lives. Deshalb muss ich für nächste Woche meine Lives absagen. Guys, thank you. Leute, danke. After next, we will be back with our normal lives. Übernächste Woche werden wir mit unseren normalen Lives zurück sein. We have our daily devotional on many different Telegram channels. If you're part of it, send us a direct, we'll tell you. Wir bieten auf vielen Telegram-Kanälen eine tägliche Morgenandacht an. Wenn ihr da noch nicht dabei seid, schickt uns eine Direktnachricht. Wir sagen euch, wo ihr sie findet. Weekly mentoring, twice every single week. Wir haben zweimal wöchentlich eine Mentoring-Einheit. If that interests you, send us a direct and we'll explain you how it works. Wenn euch das interessiert, schickt uns eine Direktnachricht und wir werden euch erklären, wie das funktioniert. But the most important thing I have to tell you. Aber das Wichtigste, was ich euch sagen muss, ist, stay close to Jesus. Bleibt ganz nah an Jesus. Don't follow man. Folgt keinen Menschen. Stay close to Jesus. Bleibt ganz nah an Jesus. Just every day say, Jesus, you are everything. Sagt jeden Tag einfach, Jesus, du bist alles. You are enough. Du bist genug. When you wake up, say, good morning, Jesus. Jeden Morgen, wenn ihr aufwacht, sagt, guten Morgen, Jesus. You are all I need today. Du bist alles, was ich heute brauche. You go to bed at night. Wenn ihr abends ins Bett geht, say good night, Jesus. Sagt gute Nacht, Jesus. You were everything I needed today. Du warst alles, was ich heute brauchte. Stay close to him. Bleibt nah bei ihm. We will need this for the days ahead. Wir werden das für die Tage brauchen, die kommen werden. Thank you, Gracie. Danke, Gracie. Thank you, Marcella, our video maker, who is here making sure everything goes well. Danke, Marcella, unsere Videomakerin, die dafür sorgt, dass alles gut läuft. Thank you, you people who supported us kindly with badges. Danke, ihr Leute, die uns freundlich mit Abzeichen unterstützt habt. And thank you for all of those watching us, allowing us to serve you. We feel honored to do that. Und danke euch allen, die ihr uns zuschaut und zulasst, dass wir euch dienen. Es ist uns eine Ehre, das zu tun. See you guys. Wir sehen uns, Leute.